The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Face of Death Podcast. Wir sind bei der Folge 19 und es ist die erste Folge im Jahr 2017 und es ist die erste Folge, wo wir einen Fall verhandeln werden, der von einem Hörer vorgeschlagen wurde. Und ich hoffe, an der anderen Seite dieser Leitung den Hatti zu finden. Hallo. Hallo. Kann ich, da ist er. Kann ich Arbeitsverweigerung heute Abend machen? Ich möchte diesen Fall nicht besprechen. Ich schieb den immer so vor mir her. Ich sag nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Ja. Komm, wir machen was anderes und genau. Dann lass uns über Blumen reden. Ja, es ist ein Fall, den uns der Butler eingereicht hat vom Geheimen Kabinett und vom Angegraben Podcast. Richtig. Und der hat ja bei der letzten Folge die Tasse gewonnen und deswegen haben wir gesagt, okay, dann werden wir uns diesen Fall mal annehmen. Und wir haben um es mal zu sagen, ein Fall, es gibt einen Mörder, es gibt auch den Namen dazu, der ist auch verurteilt worden dafür. Und also es ist jetzt heute, also wer jetzt einen Fall hören möchte, wo wir kein Happy End haben, der muss abschalten. Wir haben heute ein, wenn man sagen kann, Happy End, aber da kommen wir gleich zu. Ne? Da kommen wir dann später zu, ja, das stimmt. Ich kann ja mal Folgendes. Ich war nämlich ganz überrascht, dass wir nämlich den besagten Fall schon mal hier bei uns im Podcast schon mal hatten. Und zwar hatten wir den als Krimi-Rätsel. Kann man ja mal sagen. Ich habe extra nochmal geschaut. Und zwar war das die Folge 7 auf Folge 8. War das als Krimi-Rätsel. Mal gucken, wenn jetzt der ein oder andere ganz sich gut erinnern kann, dann weiß er schon, worum es geht. Aber ja, schauen wir mal. Wie schaut's denn eigentlich aus? Neues Jahr, neues Glück. Twitter, Facebook, iTunes steht bei mir immer ganz schön. Wie sieht's denn aus, Hatti? Ja, du als unser Social Media Beauftragter hier. Facebook kommt immer das ein oder andere Like für die Seite rein. Ab und an gibt's dann halt auch mal einen Hinweis oder eine Nachricht. Bitte entschuldigen, wenn wir da nicht gleich drauf antworten oder so. Wir sind Podcaster und Podcaster sind eher auf Twitter unterwegs. Und wir heißen ja auch Face of Death und nicht Face of Book. Oh, war der flach, Entschuldigung. Oh, ja. Oh. Muss erstmal wieder reinkommen hier. Ja, noch lachst du. Noch lache ich, ja. Ja, aber wir haben seit der letzten Folge mal wieder zwei iTunes-Rezensionen bekommen und das freut mich immer so. Wir haben jetzt mittlerweile 18 Rezensionen oder 18 Mal hab's Sternchen. Rezensionen sind nicht ganz so viel, aber 18 Mal gab's Sternchen. Und mit der Überschrift Erste Klasse gab es eine Rezension von einem F-Backhaus. Ah, echt? Ja. Ja, das ist ja schön. Die Familie lebt. Super Skript, top vorbereitet und recherchiert, von beiden Moderatoren unterhaltsam präsentiert. Herzlichen Dank, macht weiter so. Ja, lieber Frank, auch ich wünsche dir viel Glück bei deiner Kelly Family, bei deinem neuen Podcast, aber das werdet ihr demnächst auf Twitter lesen. Ja, genau, das ist noch nicht offiziell, das machen wir anderweitig. Ja, das war am 16. Dezember. Dann gab es eine iTunes-Rezension am 20. Dezember von sr.lovely. Ich weiß nicht, ist das die Abkürzung für Sir Lovely? SR. Vielleicht, ja. Ja, da hättest du das I auch noch hinschreiben können. Sir Lovely. Mit der Überschrift Mordfälle auf die Trommelfälle. Oh, ja. Spannende Sehr schön. Ja, spannende Mordfälle für den Audiokonsum aufbereitet. Tolle Umsetzung. welches mit einer Prise Unterhaltung gewürzt ist. Das machen wir gerade hier, so ein bisschen rumshakern noch, gleich wird's ernst. Ja. Es macht Spaß, den beiden zu lauschen, auch bei solchen ernsten Themen. Weiter so. Ja, ganz, ganz lieben Dank an Sir Lovely und F-Backhaus oder Frank. Vielen, vielen Dank. Frank, ich denke, da kann man ruhig den Vornamen sagen. Das ist kein Problem. Ja, so, ja. Jetzt müsste ich mal hier in das Skript gehen. Wir haben ja diverse Kommentare, da kommen wir ja zum Schluss zu, aber ich glaube, heute ist ein Kommentar noch reingekommen. Und zwar, ja, heute ist der 11., heute ist ein Kommentar reingekommen und das ist auch der einzige Kommentar, der das Krimi-Rätsel richtig gelöst hat. Heute Morgen um 8 Uhr kam das rein, bis heute Morgen gab es noch keine richtige Lösung und die einzige richtige Lösung ist, passt ja gerade, vom Butler, von dem wir ja nun heute auch den Fall mal präsentieren werden, der hat auch als einziger richtig recherchiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er es aufgrund deines Hinweises bei Twitter, wie war denn der Hinweis bei Twitter? Mein Hinweis auf Twitter war folgender, wir würden den Mörder im IKEA suchen. Das war der Hinweis, weil... Der war aber schon... ja, das war schon so fast die Holzhammer-Methode. Es geht nämlich um Folgendes. Es ging ja darum, dass jemand von irgendwem eingeflüstert gekriegt hat, dass er jemanden ermorden soll. Da gab es natürlich viele gute Ansätze. Die einzig richtige Lösung an der Stelle ist aber Mijalovic. So, mit dem Namen kann man so vielleicht noch nichts anfangen, aber ich lese mal kurz vor, was ich dazu rausgefunden habe. Am 10. September 2003 wurde die schwedische Sozialdemokratin Ylva Anna Maria Lind in einem Stockholmer Kaufhaus Opfer eines Messerattentats, dem sie am folgenden Morgen erlag. Als man den Täter fasste, gab dieser jedoch zu Protokoll, er habe Stimmen gehört, die ihm die Tat befohlen hätten. Nach einer ersten Verurteilung, die auf lebenslängliche Haft lautete, wurde Mijalovic stattdessen in eine geschlossene Anstalt eingewiesen, noch später allerdings doch für voll schuldfähig befunden und erneut lebenslang inhaftiert. Das heißt, ich glaube, der Mordfall ist eigentlich relativ bekannt, aber ich glaube, der Täter, der war schwierig an der Stelle, den rauszufinden. Der ist ja auch allein schon schwierig auszusprechen, das muss man ganz sagen. Und richtig gelöst hat offensichtlich nur der Herr von und zu Butler an der Stelle. Wir haben noch andere Vorschläge gekriegt, die stehen in den Kommentaren, die machen wir aber am Ende. Weil wir sind aber auch sehr interessante Sachen bei. Definitiv, ja. Ja gut, dieses, glaube ich, dieses ich habe Stimmen gehört und so ist so immer mal wieder so ein gängiges Mittel, da sich rauszureden. Ja, also wer sich da ein bisschen mit schwer tut mit dem Namen, also ich habe mir das so gemerkt, Willi Milovic, so ähnlich hört sich das an. Och, du kannst doch nicht den Willi Milovic hier in so einem Kontext, also ehrlich, muss ich als Ex-Kölner ja doch hier Einspruch erheben. Ja, aber stimmt, ist etwas schwierig auszusprechen. Mijailovic heißt er. Ja. Unsere Scheinpresse hat es ja so schön geschrieben, wollen wir mal ins Eingemachte gehen? Ja. Ich denke, wir kommen nicht drum rum. Wir können das schönreden, aber es wird etwas gruselig heute, würde ich meinen. Ja, also wie versprochen haben wir uns jetzt einen Fall vorgenommen, der von dem Face of Death Tassengewinner stammt, vom Butler, der hat uns den eingesandt, viele andere auch. Wir sind uns auch mittlerweile, glaube ich, einig. Wir werden den einen oder anderen Fall, der wirklich interessant war, von den Einsendern auch nochmal verwursteln demnächst. Ne? Jo. Aber dieser Fall, ihr habt es am Anfang gehört, ich wollte Arbeitsverweigerung machen, beschreibt wahrscheinlich den brutalsten und widerlichsten Serienmörder Deutschlands. Aber hören wir doch erst einmal in den Fall hinein. Er war ein psychopathischer Sadist, pädophil und homosexuell, tolldreist, überaus intelligent und, was sehr selten ist bei seinen Morden, erstaunlich jung. Das sagt der Kölner Forensiker Marc Benecke, der sich lang mit dem Kirmesmörder beschäftigt hat. Zu seiner Auffälligkeit gehört, dass er seine Opfer auf grausame Weise quälen musste. Der Fall des Kirmesmörders ist auch heute noch ein psychiatrisches und kriminalistisches Lehrstück. Ja, wir hatten ja schon mal einen Fall, wo wir einen Mörder hatten. Und wir haben den Podcast jetzt so aufgebaut, dass wir den Namen des Mörders noch nicht nennen werden. Der eine oder andere kann sich jetzt vielleicht schon denken, worum es geht. Aber ja, wir wollten es ein bisschen spannend machen. Wir wollten nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Richtig. Aber es ist, glaube ich, nicht weiter schwer. Also selbst meine Frau wusste, wie ich gesagt, sagte, was macht ihr heute? Ich sage das und das. Sagt sie, ach ja, das ist der und der. Ich sage, ja, genau der. Ja. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Nicht um heißen Brei reden. Lass uns mal in den Fall einsteigen. Wir fangen einfach mit der Geburt und Kindheit und Jugend an. Vielleicht kommt er dann drauf, wer das denn ist. Geboren wurde unser Täter am 6. November 1946 unter dem Namen Karl-Heinz Sadozinski. Als uneheliches Kind in Essen, also aus dem Ruhrpott. Seine Mutter litt an Tuberkulose und verstarb wenige Monate nach der Geburt. 11 Monate verblieb der schwächliche Säugling in der Obhut der Schwester in der Klinik. Dann wurde es von dem Inhaber einer Fleischerei in Hessen adoptiert. Jetzt könnte man schon mal sagen, Fleischer, da war doch was. Weil die hatten keine eigenen Kinder und die konnten auch keine bekommen. Und die Adoptivmutter war damals in der gleichen Klinik in Essen, wo sie sich einer Totaloperation unterziehen musste. Und da hat sie dann wohl halt mitbekommen, dass das Kind zur Adoption freigegeben wurde. Wegen der Adoption hatte das Jugendamt wegen der zweifelhaften Herkunft des Kindes aber erst Bedenken eingereicht. Und die Adoption ist dann wirklich erst 7 Jahre später in Kraft getreten, 1954. Und ich weiß es gar nicht, aber das Kind hatte sie schon vorher, ne? Ja, in den ersten 7 Jahren waren die Fleischerei-Eltern nur Pflegeeltern. Hm. Ja. Also das heißt, die offizielle Genehmigung zur Adoption war da noch nicht gegeben. Ja, also das Verhältnis war zu den Adoptiveltern ja sehr distanziert. Der Kirmesmörder hat sich später darüber beklagt, in seiner Kindheit zu wenig Zärtlichkeit, menschliche Nähe erfahren zu haben. Und die Mutter hat unter einem Sauberkeitsfanatismus gelitten. Ja, der Klassiker, irgendwer bringt irgendwen um und man sagt, er hat eine schlechte Kindheit. Das ist so jetzt der Klassiker. Ne? Also und haben wir schon öfter gehabt, ja. Ja, wobei die Kinder dann aber nie selber sagen, ich hatte eine schlechte Kindheit. Aber hier wird es ja ganz klar gesagt. Und ja. Ich bin auch der Meinung, der ist gar nicht dumm, der Mensch. Der ist also, definitiv nicht. Nee. Also sie haben ihm verboten, sich schmutzig zu machen oder mit anderen Kindern zu spielen. Diese Zwänge blieben aber angeblich bis zum Erwachsenenalter aus. Selbst wie er, das fand ich auch krass, selbst wie er 19 war, wurde er von der Mutter noch in der Badewanne gewaschen. Ja. Da kriegt man dann schon einen psychischen Knacks. Und deshalb ist das auch so eine Art Grundstein, die ihm diagnostiziert wurde vom Gutachter zur Schizophrenie. Und das hat sich dann später auch in seinen Opfern wiedergespiegelt. Der Vater hingegen, der wollte ihn zum richtigen Mann erziehen, aber naja, mit der Mutter ist das ein bisschen schwierig. Ja, und das war sogar so schwierig offensichtlich, das Verhältnis, dass man sich entschlossen hat, den Jungen ins Internat zu schicken. Und das heißt, wir reden jetzt über die Zeit im Internat. Mit 10 Jahren wurde er erstmal in ein Kinderheim untergebracht, das aber so nach Meinung der Eltern nicht streng genug mit dem Jungen umgegangen ist. Und so kam er am 14. Oktober 1958 stattdessen in ein katholisches Internat, das der damaligen Zeit entsprechend geführt war. Also recht streng, so wie die Eltern sich das vorstellten. Dem Jungen tat die ganze Atmosphäre offensichtlich überhaupt nicht gut. Und später behauptete er sogar von einem der geistlichen Erzieher namens Gerhard Pütz sexuell missbraucht worden zu sein, während er mit Fieber im Bett lag und das Ganze war in einem separaten Krankenzimmer, so dass er halt quasi ein ungeschütztes Opfer war an der Stelle. Die Schweizer Autorin und Psychologin Alice Miller sieht in ihrem Buch, das heißt Am Anfang war Erziehung, in dem sie sich mit dem Fall auseinandersetzt, gerade die Heimerziehung auch als Grundursache seiner späteren sadistischen Neigung. Dort habe der Junge lernen müssen, die Absurditäten und Launen der Erzieher widerspruchslos und ohne Gefühle von Hass hinzunehmen. In seinem Unterbewussten habe sich ein beispielloser Aggressionsdruck aufgebaut. Als er älter wurde, habe sich der Junge gegenüber anderen Jungen ebenso dominant und gefühllos verhalten, wie er selbst von Erwachsenen behandelt worden war. Er habe sich an der Situation einer tiefen Demütigung, an der Bedrohung, Vernichtung der Würde, an der Entmachtung und der Ängstigung anderer kleiner Jungen sexuell erregt. Diesmal aber nicht mehr als hilfloses Opfer, sondern als der mächtige Verfolger, so steht's wohl in diesem Buch. Ja, das ist halt kurz gesagt, wenn du viel einstecken musst, brauchst du irgendwann vielleicht ein Ventil, wo du wieder austeilen kannst. Und genauso kommt mir die Geschichte vor an der Stelle. Tja, kommen wir nochmal zum Internat und zu dann der sogenannten Höhle des Grauens. Also im Internat hat er dann auch wirklich relativ schnell festgestellt, dass er sich also sexuell zu jungen Knaben hingezogen fühlt. Und als er gegen Mitschüler aggressiv und in den und deshalb aus dem Internat verwiesen wurde, zwangen ihn seine Eltern, eine Lehre im eigenen Meisterbetrieb anzutreten. Also er hatte halt die besten Möglichkeiten im Internat da, sich mit jungen Knaben auseinanderzusetzen, aber ist halt wohl aggressiv geworden, wurde rausgeschmissen aus dem Internat und wurde zur Metzger- oder Fleischerlehre gezwungen, obwohl er sich total vor Blut, also er ekelt sich vor Blut, das muss man sich jetzt mal überlegen, er ekelt sich vor Blut. Und lag einfach daran, dass auf der Schlachterbank die kleinen süßen Kälber, die taten ihm leid. Die Opfer, die er später umgebracht hat, wohl nicht. Eher weniger. Und in dieser konfliktbeladenen Zeit entdeckt er auf einem Waldspaziergang einen alten Luftschutzbunker. Wir haben es bezeichnet als, oder es ist auch irgendwo auch sogar beschrieben, Höhle des Grauens. Und seit diesem Tage wurde diese Höhle, also Luftschutzbunker Höhle, sein neues Zuhause, was nur ihm gehört. Und das war ein stiller Ort, wo ihn keiner reinreden konnte. Das war jetzt so sein Reich. Und dieser Aufenthaltsort wurde zu einem Teil seines Lebens. Und das war der Grundstein für die Höhle des Grauens. Er stellte dort unzählige Kerzen auf, also machte da halt so ein bisschen spooky light. Und man beschreibt es so, es gab ihm warmes, gelbes Licht und sie spiegelte die spooky, die Stimmung wieder, in der er sich auch gerade befand. Also er war halt schizophren, war irgendwie geistig völlig abwesend und in jeder freien Minute verbrachte er von nun an an diesem Ort seine Zeit. Und dieser wunderschöne Ort, das ist jetzt wohl ein Zitat, so wie er es mal bezeichnet hat, weckte in ihm das Verlangen zu töten. Seelisch gedemütigt, menschlich enttäuscht und ständig verachtet, dürstete es ihn halt danach, junge Knaben zu demütigen und das Leben einfach von denen auszulöschen. Und das ist echt krank. Das ist halt so eine Übersprungshandlung dann, ne? Um das jetzt mal nett auszudrücken. Ja, er hat eineinhalb Jahre lang hat er dort immer wieder Knaben in die Höhle gelockt und hat sie dort belästigt, sexuell. Und wenn es denen dann zu viele wurde, dann hat er sie laufen lassen. Also er hatte zwar den Drang zu töten, das kam dann aber erst später. Er hat sie halt immer nur sexuell belästigt hat seine Fantasie gar nicht komplett ausgelebt. 1961 kam es dann diesbezüglich zu einer Anzeige wegen Körperverletzung, nachdem er dem 12-jährigen Sohn Frank des Langenberger Malermeisters Reinhard Beck im Luftschutzbunker im Ortsteil Oberbonsfeld sexuell attackiert und gequält hat. Die Untersuchung durch das Wuppertaler Amtsgericht wurde jedoch dann wieder eingestellt und wenige Jahre später, im März 1962, tötete der Kirmesmörder zum allerersten Mal in einem Alter, wo ich gedacht habe, unglaublich. Ja, Das erste tatsächliche Tötungsdelikt war mit 15 Jahren. Das ist sehr, sehr jung, würde ich sagen, an der Stelle. Wir werden jetzt die Opfer und die Taten kurz auflisten. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass wir ein wenig ins Detail gehen werden. Wer etwas, wie soll ich sagen, nicht nah am Wasser gebaut, sagt man nicht, sondern es wird unschön ab jetzt, aber ja, da müssen wir jetzt durch. Klaus Jung, 8 Jahre alt, war sein erstes Opfer im März 1962. Wieder einmal war eine Kirmes in Essen mit dem Vorsatz, sich endlich mal auszuleben, war auch unser Kirmesmörder dort. Er führte dem Kind Zauberkunststücke vor, die er in einem Essener Zauberzirkel erlernt hatte. Vorgestellt hat er sich dem Kind mit seinem Künstlernamen, Bellini. Als der Junge vor der Höhle stand, bekam er Angst. Unser Kirmesmörder schlug ihm mit dem Knauf einer Gaspistole auf den Kopf und zerrte ihn in sein Versteck und verwirklichte zum ersten Mal seine Fantasien. Er zog den Jungen nackt aus und fesselte ihn. Er bekam Schweißausbrüche und weiche Knie, als er den hilflosen, ihm ausgelieferten Jungen betrachtete. Zitat: Ich fühlte zum ersten Mal ein ganz besonderes Gefühl in mir, die Angst der Opfer. Das schreibt der Kirmesmörder später in einem seiner Briefe an den Journalisten Paul Moore, den wir später noch näher kennenlernen werden. Dann plötzlich kam Panik in dem kleinen Jungen auf und er schrie um sein Leben. Ein weiteres Zitat: Ich beugte mich zu ihm auf den Boden und nahm seinen kleinen Penis und seine Hoden in den Mund, ganz zärtlich. Dann kam mir der Wunsch zu töten. Meine Fantasie genügte mir nicht mehr. Ich musste es endlich hinter mich bringen. Mutti, Mutti, ich bin tot, waren die letzten Worte des Jungen. Daran erinnere ich mich genau. Soweit im Originalton der heute besprochene Kirmesmörder. Tja. Ja. Ich habe gesagt, es wird heftig, aber das muss also heute mal so sein. Er war 15 Jahre. Das war ein Alter, wo ich gesagt habe, okay. Es vergingen weitere 4 Jahre, bis der nächste Mord verübt wurde. Die Opfer waren der 11-jährige Ulrich Karlmeis, der 13-jährige Rudolf Fuchs und der 11-jährige Manfred Grassmann. Ihm dürfte es danach, seine Opfer aus dem Weg zu räumen. Was mit den einzelnen Opfern geschah, verschlug selbst den hartgesottenen Beamten bei den Verhören die Sprache. Der Mörder berichtete ohne erkennbare Emotionen und offenbarte seine menschliche Abgründe. Ja, ich kann ja mal Ulrich Karlmeis nehmen. Der irrte durch ein Bahnhofsgelände. Er hatte sich mit dem Zug verfahren. Der Täter kannte die Hilflosigkeit des Kindes und sprach es an und führte es zu seiner Höhle. Rudolf Fuchs und Manfred Grassmann begegnete ihrem Mörder auf einer Kirmes. Ein paar kostenlose Fahrten mit dem Autoscooter, eine Tüte Eis oder ein Stiel mit Zuckerwatte als Geschenk und die Kinder waren bereit, ihm die Höhle zu folgen. Ja, wer Angst bekam, wurde brutal niedergeschlagen und in den Bunker gezerrt. Der Kirmesmörder berichtete, was mit den Kindern dann passiert ist, als er sie entkleidet und gefesselt hat. Er hat sie wie auf einem Altar positioniert mit Kerzenlicht, hat sie abgeschlachtet als Metzger, also wie ein Metzger, weil er das bei den Tieren ja gelernt hat. Zunächst nahm er sein Schlachtemesser und schnitt den Kindern bei vollem Bewusstsein den Bauch bis zum Brustbein auf. Mit den Worten, wie es zu Protokoll gab: Ich wollte das Herz schlagen sehen. Danach schnitt er die Geschlechtsteile der Kinder ab und nahm sie in den Mund. Noch immer lebten die gequälten Opfer, bis sie langsam verbluteten. Anschließend weidete er die Körper aus und zerstückelte die Leichen. Dabei habe ich ständig masturbiert, während meine Messer immer tiefer in den Körper eindrangen. Seelenlos und eiskalt trennte er den Kopf und andere Körperteile vom Torso. Ihre Körper oder was noch übrig war, dampften und waren noch warm. Als ich mir dann anal die größte Freude vergönnte. Oh Gott. Ich war in einem Rausch ohnegleichen und verspürte dabei die Höhepunkte der Lust fast ununterbrochen. Also das sind jetzt alles Zitate, so hat er es im Protokoll gegeben. Manche der Opfer stach er zuvor die Augen aus, sie sollten nicht sehen können, was mit ihnen geschah. Meist unterbrach er seinen ekelerregenden Taten und fuhr zum Abendessen nach Hause, um mit den Eltern Fernsehen zu sehen. Als sie später zu Bett gingen, fuhr er erneut zu seiner Höhle und vollendete sein Werk. Ja, an der Stelle bräuchte man eigentlich eine Pause. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also, aber es geht ja noch weiter. Das ist ja. Wir zitieren einfach mal, weil in dem Fall ist es wirklich so, dass auch ganz viel Audiomaterial vorhanden ist, weil nämlich die Protokolle in den Verhören, die sind alle aufgezeichnet worden, auf Tonband, und die sind auch noch greifbar, die kann man noch anhören. Er erzählt nämlich weiter: Manchmal holte ich auch die alten Leichen hervor, brachte sie in Stellung, dass man die kaputten Stellen nicht so sehen konnte. Plötzlich war ich wieder erregt. Ich nahm eine Schaufel und schlug unzählige Male auf die bereits verwesenden Körper ein. Immer wieder. Es hat mir eine ungeheure Freude bereitet. Zum Glück, muss ich sagen, an der Stelle ist dieser Mensch irgendwann verhaftet worden. Und genau da sind wir jetzt. Ja, wir verhaften ihn jetzt. Und wer bis jetzt noch nicht weiß, wer es ist, Klaus wird euch jetzt den Namen präsentieren. Ja, wir kommen nämlich zur Verhaftung des Kirmesmörders Jürgen Bartsch. Der ein oder andere wird es vielleicht jetzt wirklich schon erraten haben. Überführt wurde er 4 Jahre später, als er den 14-jährigen Peter Friese mit dem Versprechen, ihm einen Schatz zeigen zu wollen, in seinen Bunker lockte. Als er bemerkte, dass die Höhle auf Friese unheimlich wirkte, trat er sofort mit den Füßen auf ihn ein. Friese fiel mit dem Kopf an die Felswand und wurde halb ohnmächtig. Darauf holte Bartsch einen dünnen, aber äußerst reißfesten Draht oder eine Schnur aus seiner Hose und fesselt den immer noch wehrlosen jungen Mann. Dabei vergewisserte er sich, ob die Fesselung allen eventuellen Fluchtmöglichkeiten standhalten würde. Erst dann erfuhr das Opfer, was Bartsch mit ihm vorhatte. »Ich werde dich töten. Ganz langsam werde ich dir den Bauch aufschneiden, damit ich dich von innen betrachten kann.« So erzählt es Friese in einem Interview. Friese durchlebte unvorstellbare Todesängste, doch plötzlich ließ Bartsch von ihm ab. »Aber erst in ein paar Stunden«, sagte er, »denn ich muss erst nach Hause zum Essen. Für mich unglaublich.« Das habe ich ja gerade erzählt. Ja. Er hat ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo Informationen gibt, ob die dann noch gelebt haben oder ob die dann schon tot waren. Ich meine, es sind ja Stunden vergangen. Ich meine, ja, die müssen doch dann schon verblutet sein. Ich meine, ich denke, da muss man kein richtiges Wissen haben, aber wenn so beschrieben, mit Messern so traktiert, die werden nicht mehr gelebt haben, wenn Jürgen Bartsch vom Essen wieder da war. Nee. Also ich komme da nicht drüber über das Ding, echt. Also es gelang Peter Friese dann mittels einer brennenden Kerze sich zu befreien, und er rannte dann um sein Leben und klingelte bei einem nahegelegenen Haus. Sein Glück, sage ich jetzt einfach mal. Noch immer war er an den Händen gefesselt, als er um Hilfe gerufen hatte, und die sofort herbeigerufene Polizei wurde zu dem Versteck dann hingeführt, also zu der Höhle, und die Beamten sind in die Höhle hineingegangen. Und ja, ihnen schlug natürlich gleich ein übler Leichen- und Verwesungsgeruch entgegen, und in derselben Nacht wurde die Höhle dann durchstöbert, beziehungsweise der Bunker, und man fand halt viele verweste Leichenteile von 4 Kindern. Haben wir ja gerade aufgezählt, welche Kinder das waren. Und aufgrund von Hinweisen klingelte die Polizei in den nächsten Tagen an dem Haus von Familie Bartsch. Das ist so ein Punkt, dass das so lange gedauert hat. Also man konnte also immer noch nicht wissen, wer das war. Das hat ein paar Tage gedauert. Und ich meine, wir haben ja gesagt, der war nicht jeden Tag da. Der musste auch gesehen haben, dass die Polizei da war. Aber da gibt's zwischen diesen Tagen, ich weiß nicht, gibt es keine Informationen, ne? Es gibt in einer Doku, die es auf YouTube gibt, gibt es den Hinweis, dass er sogar mit unter den Schaulustigen gestanden hat, während die Höhle durchsucht worden ist. Okay. Also er hat sich das Ganze mit angeschaut und der entscheidende Hinweis auf den Namen Jürgen Bartsch ist gekommen von dem Malermeister. Das war der Herr Beck. Das war, haben wir eben erzählt, dieser erste Versuch, wo der Junge aber wieder laufen lassen geworden ist. Das war der Junge namens Frank, der nochmal davon gekommen ist, weil sich damals Jürgen Bartsch noch nicht getraut hat, bis ans Äußere zu gehen. Ja. So weit die Berichte. Ja, also er wurde dann halt in der Finkenstraße in Mettmann, Mettmann wurde er beim Haftrichter vorgeführt, also in der Finkenstraße da im Wohnort wurde er verhaftet und wurde dann dem Haftrichter in Mettmann vorgeführt und das Ganze hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und ja, die Bevölkerung, die war natürlich aufgebracht, die Menschenmenge, und die haben sich dann vom Gerichtsgebäude eingefunden und wollten ihn lynchen. Das ist natürlich verständlich, ne? Das ist ja ja, das ist mehr wie verständlich. Ja, die Polizeibeamten erzählten bereitwillig, oder es wurde den Polizei bereitwillig von allen Morden alles erzählt, das haben wir erzählt, also sonst hätten wir ja die Information nicht, wie sie zugerichtet wurden und so. Und das Ganze hat auch Paul Mohr erzählt. Das war ein in Deutschland lebender amerikanischer Journalist und der hat in 250 ausführlichen Briefen dann das Leben als Buch herausgebracht, das Selbstporträt des Jürgen Bartsch, so heißt das. Also kann man auch mal googeln. Da gibt es dann halt ja wahrscheinlich detaillierte Informationen zu den ganzen Mordfällen. Also ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt abgedruckt werden darf. Ja, das Buch, das Selbstporträt des Jürgen Bartsch, ist im Handel nicht mehr zu bekommen. Das kann ich mal so sagen. Ich habe es gefunden auf einer Seite von einer Universität. Jetzt habe ich leider vergessen, welche das war. Da konnte man die kostenpflichtig für ein paar Euro als PDF runterladen. Und ich würde mal anbieten, ich glaube, das können wir uns mal leisten an der Stelle. Wer da Interesse hat, der schreibt mich bitte an. Ich würde das PDF als sogenannte Privatkopie zur Verfügung stellen, wenn jemand wirklich das sich mal durchlesen möchte. Das ist halt von dem Paul Mohr, der diese Briefe abdruckt und seinen Eindruck abgibt zu dem Fall Jürgen Bartsch und wie er das aus Sicht als Journalist, und er hat wohl auch so ein bisschen Hintergrund als Psychologe, wie er das einschätzt. Ich habe es mir noch nicht komplett, weil es ist doch viel zu lesen, aber ich habe es quer gelesen, und ja, wer das gerne mal haben möchte, wendet sich bitte einfach mal vertrauensvoll auf irgendeinem Weg an mich. Das gebe ich gerne. Gibt es da Informationen, warum es das Buch nicht mehr gibt? Nö, die Information habe ich nicht, warum es ist, das wird halt einfach nicht mehr gedruckt. Das ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht im Laufe der Zeit das Interesse verloren. Ich hätte es auch gern genau gewusst, also ich kann jetzt keine Meldung rausgeben, weil es jetzt zu grausam wäre oder so. Das gibt's halt einfach nicht mehr als Buch. Du kriegst es irgendwo auf Ebay und irgendwas, aber zu horrenden Preisen. Aber wem so ein PDF reicht, also wie gesagt, Angebot steht. Okay. Kann man mal sich mal an mich wenden. Braucht man aber, muss ich sagen, braucht man auch dickes Fell. Ist jetzt nichts für abends vorm Schlafen gehen. Tja. Es gab eine Gerichtsverhandlung, ne? Es gab mehrere Gerichtsverhandlungen. Es gab zwei und es gab auch Urteilssprüche, ja. Am 27. November 1967 begann der erste Prozess gegen Jürgen Bartsch, der sich offen zu seinen Taten bekannt hat. Das haben wir schon gehört. Er war quasi erleichtert, dass er endlich sich Luft machen konnte mit dem, was er getan hat. Und man brauchte ganze 7 Prozesstage beim Landgericht Wuppertal, um in erster Instanz am 15. Dezember zu einem Urteil zu kommen. 5-mal lebenslänglich Zuchthaus. Der Strafverteidiger von Bartsch damals war der Rechtsanwalt Alfred Linden aus Essen. Der hat es nicht für nötig erachtet, zugunsten des Angeklagten überhaupt ein Plädoyer zu halten. Das war damals ein Novum in der deutschen Gerichtsbarkeit. Die vom Gericht beauftragten psychologischen Gutachter waren sich einig, dass der Angeklagte voll zurechnungsfähig sei. Das Zuchthaus in Wuppertal, in dem man Bartsch unterbrachte, galt als besonders hart. Um ihn von den Attacken der Mithäftlinge zu schützen, schirmte man ihn von den Mitgefangenen völlig ab. Er fühlte sich einsam. Das ist das, was so eigentlich sein ganzes Leben so sich durchzieht, dieser Faden des Einsamsein. Und ihn quälten seine Erinnerungen an die Taten. Das kann ich mir gut vorstellen. Er unternahm etliche Selbstmordversuche, doch sie scheiterten an der ständigen Überwachung des Gefangenen. Originalzitat eines Strafvollzugsbeamten. Man wollte nicht, dass er sich aus dem Leben stehlen kann. Er soll die Härte des Strafvollzugs genießen. Während seiner Haftzeit in Wuppertal wurde Bartsch allerdings regelmäßig von seinen Eltern besucht. Er erzählte, noch nie hatte ich ein solch gutes Verhältnis zu meinen Eltern als in dieser Zeit. Tja. Ist das krank? Das ist richtig krank. Und ja. Es gibt dann auch Leute, glaube ich, die wollen damit richtig Geld verdienen oder ja, in Vordergrund gedrückt werden. Es gibt ja diverse Anwälte, die nicht ganz unbekannt sind und auch in Deutschland nicht. Und einer dieser Anwälte ist Rolf Bossi, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Rolf Bossi ist Staranwalt, so nennt man es, glaube ich. Mhm. Der hat unter anderem Romy Schneider mal vertreten, dann diesen, ich glaube, Gladbeck-Geiseldrama-Mensch, diesen Dieter Degowski, Ingrid van Bergen und noch diverse. Also es gibt einen Wikipedia-Beitrag zu Rolf Bossi. Ja, und der hat sich den Fall nämlich auch mal angenommen. Er war nämlich der Meinung, die Verhandlungsweise des Gerichts war nicht so ganz richtig. Oder ein Großteil der Bevölkerung war der Meinung, es müsste ein Revisionsverfahren geben, ne? Umgekehrt. Er hat das Revisionsverfahren angestrebt und das gegen den Protest einer Großteil des Bevölkerung, so genau. Weil was auch verständlich ist, glaube ich, ja, dem Zusammenhang. Ja, ja, die wollten das halt nicht, die Bürger, genau, nee. Sowas. Und das Ganze hat er natürlich beim Bundesgerichtshof eingereicht und danach wurde der Fall von der Jugendkammer Düsseldorf neu verhandelt und Rolf Bossi übernahm die Verteidigung. Und in diesem zweiten Prozess ging es allein um die Frage, ob der Angeklagte für die Tat, die er umfassend gestanden hat, verantwortlich sei. Das ist schon mal krank. Also wir kommen jetzt wieder auf den Punkt schlechte Kindheit oder so. Und während des Prozesses spielten dann auch die Manipulationen durch diesen Erzieher, was wir vorhin erzählten, diesen Herrn Pütz oder Geistlicher war das ja sogar, ne? Pfarrer Pütz. Ja, Pfarrer, eine Rolle und wurde medial im großen Stil kommentiert. Also klar, der Anwalt zieht natürlich an allen Strängen in irgendeiner Weise zu sagen, ey, der ist unschuldig, der hat eine schlechte Kindheit und der Pfarrer hat ihn da auch noch zugedrängt. Und ja, dann gab es ein Gerichtsurteil am 6. April 1971, da wurde nämlich Bartsch zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren mit anschließender Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt verurteilt. Das Gericht hatte Bartsch ich musste das dreimal lesen und ich habe es also auch bei YouTube gesehen. Das Gericht hatte Bartsch von 36 neuen Gutachtern untersuchen lassen, die ihm verminderte Schuldfähigkeit assistierten. 36 Gutachter wurden dafür bezahlt, um das nachzuweisen. Das ist nochmal genauso krank wie die Taten, finde ich. Das ist so, wie das Rechtssystem tickt letztendlich. Also 36 passt für mich also von der Anzahl her so mit so einem Bollwerk da aufzutreten zu so einem Staranwalt, so wie ich mir Rolf Bossi vorstelle. Ich meine, ich kenne ihn natürlich nicht, aber ne, da wird halt mal richtig aufgefahren und ja, letzten Endes ist es so: A, es ist eine Jugendstrafe, das ist neu und 10 Jahre, die hat er ja fast schon so gut wie rum und dann kommt die Unterbringung in der Pflegeanstalt Eichelborn, das können wir sagen, weil das wissen wir. Ja, was macht der junge Mann dort? Ich habe es überschrieben mit der Wunsch nach Freiheit, die große Liebe und eine Operation. Und damit kommen wir zu einem Punkt, wo sich die Geschichte ein bisschen, aus meiner Sicht, so ein bisschen dreht. Und ihr werdet auch nachher verstehen, was ich damit meine. Also der vierfache Kindermörder trug sich immer mit dem Gedanken, wieder auf freien Fuß zu kommen. Er war sogar bereit, eine stereotaktische Hirnoperation auf sich zu nehmen. Das ist ein triebhemmender, sogenannter weißer Schnitt im Gehirn. Der Antrag wurde abschlägig beschieden. Er sei inoperabel, da in seinem Fall nicht nur das Erotisierungszentrum, sondern auch das Zentrum für die allgemeine Antriebs- und die tätige Gedankenbildung, das heißt für die Fantasietätigkeit des Gehirns, ausgeschaltet werden müsste. Und das wird diese Operation wohl nicht hergeben. Für Jürgen Bartsch bedeutet das tiefe Resignation. Und jetzt kommt ein Punkt, wo bei mir wirklich völlige Fassungslosigkeit aufgekommen ist. Aber man hört das immer wieder, dass Straftäter tatsächlich Wirkung auf Frauen haben. Und da würde ich mich freuen, wenn mir das mal einer erklären kann. Hatti, magst du uns kurz erzählen, was passiert ist? Ja, Jürgen Bartsch war verheiratet. Er hatte die Krankenpflegerin Gisela Deike im Jahre 1974 geheiratet. Und ja, das Ganze wurde von der Öffentlichkeit als geschmacklos abgetan. Und ja, ich weiß, also ich bin da genauso sprachlos wie du. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, von der Öffentlichkeit geschmacklos, und die Ärzte aber befürworteten das. Also die haben das als einen Schritt auf den Weg zur Heilung gesehen. Ja, boah. Ich weiß nicht, ob jemand sich heilen kann, wenn er heiratet, wenn er pädophil ist, schizophren ist. Und also wie gesagt, die Öffentlichkeit war da völlig gegen. Und die Ärzte haben gesagt, naja, macht mal. Und ja, seine Frau hat gesagt, ich hoffe, dass Jürgen in 5 Jahren geheilt ist. Ja, weil Bartsch immer wieder seine Anwälte gedrängt hat, sich mit den Universitätskliniken auseinanderzusetzen und Ärzte zu konsultieren, wie ihm operativ geholfen werden könnte. Nachdem das mit der Hirnoperation ja nicht geklappt hat, hat er sich ja dann entschieden, so als letzte Chance komplett auszustellen. Ja, aber nicht, das ist es halt, ist das komplett ausgestellt. Als letzte Chance, noch einmal in Freiheit zu kommen, meinte Bartsch, dies durch eine Eigenkastration erreichen zu können. So entschloss er sich auf massiven Druck über die Ärzte, diese Operation an sich vornehmen zu lassen. Er wurde im Landeskrankenhaus Eichelborn operiert. Ja, aber wenn er dann, ja gut, ich weiß nicht, wie das ist, also deswegen sage ich ganz ausgestellt, ich meine, wenn er dann kastriert ist, hat er dann noch diesen Drang danach? Ich meine, klar. Das weiß ich halt auch nicht, das verstehe ich nicht, weil ich hätte verstanden die Geschichte mit der Gehirnoperation, wenn du da ist er ja auch ganz ausgestellt, wenn er dann keine Gefühle, nichts mehr hat, das ist natürlich... Ja. Da bist du ja einfach nur noch gefangen in deinem eigenen Körper. Ja, ja. Aber du musst ja die Fantasien abstellen. Das, die Tatsache, also ich würde es so verstehen, eine Kastration hieße ja, er kann den sexuellen Akt nicht mehr vollziehen, aber die Fantasien sind trotzdem. Und was hindert ihn dann, das anderweitig auszuleben, was seine Mordfantasien betrifft? Ich wollte gerade sagen, also er hat ja auch von irgendwelchen Analspielchen erzählt. Ja. Und die Fantasie zu töten sind ja noch da. Dann wird sich halt andersweitig befriedigt. Ja, ja. Aber es kam dann halt alles anders und wir gehen dann, wir sind dann gleich am Ende, wenn Klaus euch mal erzählt, was anders kam, und wir schweifen dann doch mal so ein bisschen in die Verschwörungstheorien rein oder zumindest unsere Gedanken. Ja, genau. Da erzählen wir erstmal, was jetzt dann passiert ist. Die Operation wurde vorgenommen, das heißt, er hat sich durchgesetzt, Eigenkastration wurde genehmigt Und die Narkose erfolgte wie 1976 an kleinen Krankenhäusern, oftmals noch üblich, ohne Anästhesist. Einfach unter Verantwortung des Operateurs, und bei der Narkose kam es zu einer Verwechslung zweier Chemikalien. So, das Mittel, jetzt wird's etwas technisch, Halutan, durch Verwendung eines dafür ungeeigneten Methofluranverdampfers. Und dadurch wurde das zehnfach dosiert. Also auf gut Deutsch, die haben absichtlich, ich sage das jetzt extra so, oder unabsichtlich, bei der Narkose Mist gebaut. So sieht's mal aus, das ist nachgewiesen. Und in der Folge davon erlitt Bartsch nach der erfolgreichen Operation einen tödlichen Kreislaufzusammenbruch. Ein ähnlicher Fehler war dem behandelten Arzt bereits zuvor unterlaufen. Der Arzt wurde dann schließlich wegen fahrlässiger Tötung tatsächlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. So, das heißt, Jürgen Bartsch ist auf dem Operationstisch gestorben. Tja, er wurde in Essen ohne Angaben von Namen und Lebensdaten erdbestattet und laut Totenschein verstarb er am 28. April 1976 an akutem Herzversagen. Ja, jetzt können wir mal so ein bisschen rumspinnen oder ein bisschen Verschwörungstheorien sagen. Klaus hat gesagt, er wurde umgebracht oder auch nicht. Das wissen wir nicht. Ja, absichtlich oder unabsichtlich. Ja. Das wissen wir nicht. Ja. Es ist schon komisch, dass dieser Arzt das ein zweites Mal gemacht hat. Jetzt kann man sagen, okay, es ist Unwissenheit. Wahrscheinlich hätte er den dritten und vierten beim nächsten Mal auch noch in Tode gebracht. Oder ja, es wurde absichtlich gemacht, weil man gesagt hat, also dieser Mensch hat einfach nicht mehr das Recht zu leben. Wir regeln das anders, aber das sind halt alles nur Theorien, die man nicht nachweisen kann. Ich meine, er wurde immerhin verurteilt dafür. Ja, also wichtig wäre mir zu sagen, diese Verschwörungstheorien, die bringen nicht wir auf den Tisch, sondern die sind natürlich kurz nach Bekanntgabe des Todes und des Todesgrundes und der ersten Ermittlungen gegen den Arzt natürlich auch in der Presse aufgekommen, dass man sich da nicht mehr ganz sicher war, ob da nicht doch absichtlich etwas nachgeholfen wurde, um dieses, ja, man nennt ihn auch das, die Bestie oder Kirmesmörder, das Monster ist er genannt worden. Er ist irgendwo in der Statistik bei einer Umfrage als zweitschlimmster Täter. Davor war nur noch Hitler und danach kam Himmler und die ganzen KZ-Ärzte. Also ist er aufgeführt worden. Und was mich so ein bisschen berührt dabei, wie schnell so ein Täter auf einmal zum Opfer wird an der Stelle, ne? Da wird dann auf einmal so komisch rumgedreht. Da werden aber auch solche Sachen, wie jetzt mit diesem Pater oder Pfarrer Pütz, die werden auch so eben nach hinten gedrängt. Ja, richtig, genau. Der wird ein, ich meine, der hat da die Kinder, ja, was weiß ich, da halt auch nicht so behandelt, wie man das machen soll. Und der wird einfach nur versetzt. Er hat sie nachweislich missbraucht und die Kirche, beziehungsweise auch ja die Kirche, die katholische Kirche in dem Fall reagiert, wie sie es öfter mal macht. Wir haben ja gerade erst Fälle gehabt von Kindesmissbrauch in diversen Internaten in Deutschland. Das ist ja noch gar nicht lange her, 2-3 Jahre, wo das in der Presse war. Und man hat ihn einfach mal als Seelsorger in ein Altenheim versetzt. Mehr ist da an Strafe nicht auf ihn zugekommen. Ja. Also in diesem Fall haben wir uns natürlich Informationen wir haben ganz, ganz viele Links für euch, da gibt es auch eine Menge, also in schriftlicher Form. Ich habe eine YouTube-Reportage gesehen, wo das Ganze halt mehr oder weniger auch wiedergespiegelt wird, was wir gerade hier runtergerattert haben. Die zweite, die geht ein bisschen länger, Klaus hat die, glaube ich, geguckt und ich vermute auch mal, weil ich habe hier noch einen Stichpunkt drinne, mit dem ich absolut nichts anfangen kann. Ich vermute mal, dass das in dem Beitrag war, weil es geht um einen falsch herummontierten Türgriff an einem VW-Bus. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Wo hast du denn diese Information her? Was ist das denn noch? Das ist aus der Doku, die es auf YouTube gibt, die heißt Nachruf auf eine Bestie. Das werden wir unten verlinken. Da Genau, das habe ich nicht gesehen. Genau, das genau. ist diese eine Stunde 45, wo ganz viel Audiomaterial auch aus den Verhören mit Jürgen Bartsch selber dabei ist. Und da fällt halt dieser Satz, dass diese, wie sagt das? Mal gucken, ob ich es jetzt zusammenkriege, dass diese Kinder ja auch ein scheiß Pech gehabt haben damals, weil in seinem VW-Bus, mit dem er die abtransportiert hat, der Griff zum Öffnen der Tür verkehrt rum montiert war. Das heißt, der ein oder andere wollte abhauen und hat die Tür aber nicht aufgekriegt, weil er nach unten gedrückt hat, hätte nach oben drücken müssen, weil es verkehrt rum montiert war, dann wäre er frei gewesen und ja, und dann sagt Bartsch halt, ja, und dann hat er halt Zeit genug gehabt. In dem Fall, das war, glaube ich, das Grossmann-Opfer hatte ihm halt einfach mit dem Hammer erstmal einen auf den Kopf gedengelt und ja. Also schaut euch das gern mal an. Ich finde es spooky, aber irgendwie auch ein Stück weit berührend, weil man diesen Menschen, diesen Jürgen Bartsch, wirklich hören kann, wie er spricht und wie er sich selber einschätzt. Ich habe mit Hatti schon gesprochen, wir werden am Ende dieser Folge den ein oder anderen Originalton mit dahinter schneiden. Das dann braucht er nicht lange suchen. Frei verfügbar oder darf verwendet werden oder so, ne? Ist a free license auf YouTube. Ich denke, das machen wir einfach mal. Allein um dieses Gefühl dafür zu kriegen, über wen wir hier eigentlich reden heute. Ja. Ja, somit können wir den Fall abschließen mit einem kurzen Beitrag noch vom Butler, der uns per Twitter noch eine Direct Message geschrieben hat. Und die lese ich mal eben kurz vor. Vielleicht muss ich allerdings dazu sagen, warum ich Jürgen Bartsch interessant fand. Nicht, weil er in irgendeiner Weise von seinen ganzen grausamen Taten fasziniert ist, wäre oder dergleichen. Kindermörder gehören sicher zu den abstoßendsten Tätern, die man sich vorstellen kann. Ich hatte jedoch einmal die Gelegenheit, einen Vortrag über Bartsch von Marc Benecke zu hören. Wir haben es vorhin oben erwähnt. Er zeigt, dass Serienmörder wie Bartsch überhaupt nicht besonders clever sind, was mich damals sehr überraschte. Ich habe noch gesagt, er ist so ein bisschen intelligent wahrscheinlich oder so. Ja, ich werde im März auch in die Gelegenheit kommen, sofern ich mir endlich mal Karten kaufe, eine Vorlesung von Marc Benecke anzuhören. Der ist nämlich bei mir am Nachbarort, das sind 8 Kilometer von mir, und da werde ich mit meiner Frau und dem Isopode hinfahren, mit dem habe ich schon gesprochen. Ah, okay. Ja gut, der kommt ja aus unserer Region, und dann werden wir uns mal Marc Benecke anhören, und ich werde den Herrn Benecke vorher mal anschreiben. Vielleicht ist er ja auch bereit, beim Bierchen nochmal so ein bisschen zu plaudern für diesen Podcast, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ich werde es zumindest probieren. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank an den Butler, oder Mirko heißt er, ne? Für diesen interessanten Fall. Ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, weil es ist wirklich so ziemlich das Schrägste, was wir hier verpodcastet haben, glaube ich. Ja, es ist schon heftig. Also ich finde es auch sehr, sehr berührend. Also gerade durch die Tatsache, dass so viel auch Audiomaterial vorhanden ist. Das gibt eine Nähe, die du nicht haben willst. Ich sag's mal so, weißt du, weil du verstehst, was ich meine. Du kannst du hören, wie dieser Mensch spricht. Und ja, wie auch immer. Was wir natürlich gerne machen dann jetzt, nachdem wir hier den Fall soweit durch haben, denke ich, um ein bisschen auch, fröhlich will ich nicht sagen, aber ein bisschen versöhnlich rauszugehen. Der Hatti könnte sich mal die Kommentare vornehmen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie nicht auf dem Schirm. Du hast sie, das ist sehr schön. Dann lass uns mal rausschwimmen hier. Fange ich mal schnell an. Es gab eine Lösung, die zwar falsch war, aber der Fall klingt sehr interessant, vom Carsten. Bei dem Fall des Rätsels handelt es sich vermutlich um den sogenannten Katzenkönig-Fall, der in der Rechtswissenschaft sehr bekannt ist. Dabei wurde der Täter, in Klammern ein Polizeibeamter, durch zwei andere Personen, ein Mann und eine Frau, zu einem Mord angestiftet. Ihm wurde dabei eingeredet, ein sogenannter Katzenkönig verlange nach einem Menschenopfer. Der Täter tötete daraufhin eine Frau. Mhm. Ja, eine weitere interessante Lösung, die aber auch nicht richtig war, kam vom Bulli. Hier mal ein Tipp fürs Krimi-Rätsel. ist der Klavierlehrer Bernhard Rassenberg gemeint, der 1994 seine Schülerin köpfte, nachdem Gott ihm das eingegeben hat. Ja, toller Podcast, weiter so, gerne noch öfter als nur 2 bis 3 Wochen. Ja, dann haben wir noch einen Link bekommen zum Hamann-Lied vom Daniel. Da sage ich auch mal ganz, ganz lieben Dank. Ah ja, das war ja unser Krimi-Rätsel gewesen, ne? Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Und dann hat auch der Kerkermeister mal wieder geschrieben, so geschafft, wer Späteinsteiger bei Folge 12, nun habe ich alle Folgen eures Podcasts angehört, bin immer noch begeistert, in der dunklen Jahreszeit bei einem Spaziergang im Dunkeln in der Natur mit dem Hund kommt da richtig die Stimmung auf, macht weiter so, ihr seid ein tolles Team, danke, ja. Ja, danke schön. Ja, und dann haben wir noch den letzten von Niklas. Super Podcast, hoffentlich bald mehr. Schöne Feiertage euch beiden. Ja, die sind rum. Wir wünschen auch noch ein frohes neues Jahr. Das haben wir, glaube ich, ganz vergessen. Ja, das ist ja fast schon immer wahr. Ja, aber, das ist aber ja natürlich, schon bald natürlich. Ja. Ja, ich weiß nicht, inwieweit wir mit unserem Thema über frohe neue Jahre reden können. Aber natürlich ein ganz lieber Gruß an alle Hörer. Das ist ganz klar. Jo. Schön. Schön, freue ich mich immer, wenn Feedback kommt. Und es ist auch überhaupt kein Thema, wenn man ein Rätsel löst und es mal verkehrt ist. Finde ich auch. Anreiz vielleicht mal für einen neuen Fall. Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Material. Mal gucken. Wir haben ja jetzt Material von den ganzen Leuten, die an der Verlosung teilgenommen haben. Genau. Ja, wie gesagt, wir haben auch eine ganze, ganze Menge Links für euch. Ich habe gestern Klaus noch einen Link zugeschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon ins Skript eingefügt habe. Es gibt wohl auch eine Verfilmung, Jungs in kurzen Hosen, also so ein ganz komisches. Ein Leben in kurzer Lederhose oder irgendwas, ne? War das, oder? Ja, irgend sowas. Also es gibt auch irgendwie eine Verfilmung. Inwieweit da Morde gezeigt werden oder ob das einfach nur eine Biografie ist, weiß ich nicht. Also ich habe bei Netflix oder bei Amazon nichts gefunden. Das heißt, ich konnte es auch nicht gucken. Das habe ich gestern durch Zufall gefunden. Ja, und ansonsten gibt es halt diverse Reportagen. Es gibt Bücher über den Fall, also ihr könnt das selber googeln, das müssen wir nicht für euch machen. Wer da sich noch weiter mit beschäftigen mag, Informationen gibt's wirklich ganz, ganz viel. Also ich für meinen Teil habe, glaube ich, alles gehört, was ich darüber hören möchte. Ja, bevor Klaus jetzt gleich der kleine liebe Onkel Doktor ist, sei euch noch gesagt, es schaltet noch nicht gleich ab. Es gibt noch ein bisschen was zu hören, was Klaus euch da noch zu sagen hat oder euch einpflegt. Und an dieser Stelle lassen wir doch mal den Onkel Doktor ans Mikro. Ja, und zwar geht's um unser Krimi-Rätsel. Auch das haben wir diese Folge natürlich wieder dabei. Und die Überschrift ist diesmal der liebe Onkel Doktor. Nach einem Besuch beim Arzt ging es etlichen Menschen keineswegs besser. Von mir kommt noch der kleine Hinweis, der gute Onkel Doktor hat auch gerne mal Briefe geschrieben. Ich bin gespannt, was wir diesmal an Antworten kriegen. Ich bin auch gespannt. Ja. Also ich weiß es. Aber das ist auch sonst komisch. Ja. Tja, dann kann ich einfach nur sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir haben nämlich einen Plan. Wir haben einen Aufnahmeplan. Wir haben einen Plan tatsächlich. Ja. Und der sagt alle 2 Wochen mittwochs. Wir haben uns mal auf den Dienstag eingeschossen. Dienstag ist bei Klaus nicht mehr so der Tag. Mittwoch ist jetzt besser. Nee. Ja. Ja, an dieser Stelle tut euch ein bisschen Jürgen Barth schreien, wenn ihr das nicht schon mal in der Vergangenheit getan habt. Ja, und ich sage an dieser Stelle tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sag auch Servus zusammen, passt auf euch auf und wir lassen zum Ende dieses Podcasts noch Jürgen Bartsch selber kurz zu Wort kommen. Das ist ja nicht so, als ob man sagt, jetzt hast du gerade nichts zu tun, jetzt gehst mal eben um die nächste Ecke und bringst mal einen Menschen. Man fühlt sich ja bedrängt. Ich würde es durchaus als Zwang bezeichnen. Also das Gefühl, du musst es tun. Und der Trieb, vor dem sich eben bemerkbar macht und sich eben sexuell erregt war oder was heute jeden Tag vorkam, da habe ich dann eben gedacht, wie um Gottes Willen kannst du das weitermachen und wie kannst du es noch besser machen und wie kannst du das alles noch ausbauen und so weiter. so ein Junge da war, den ich so einen gesehen habe, immer sofort so reagiert, dass ich, soll ich sagen, dass mir warm wurde, dass ich geschwitzt habe, Schweißausbruch hatte und weiche Knie hatte, ja, weiche Knie nicht, und dass das Herz eben ganz schnell schlug und dass ich manchmal regelrecht die Luft wegblieb. War das so, meine Mutter aus dem Geschäft gefegt kam, wie so ein Dragoner, wie so eine Walze da durch, ich im Weg war, klatsch, dass ich so ein paar in das Gesicht gefegt bekommen habe, nicht wahr? Es konnte aber durchaus sein, im nächsten Moment, ja, also sagen wir mal eine Stunde später oder vielleicht ein paar Minuten später bloß, sie wieder rausgefegt haben, dann plötzlich der liebe Junge war, den man auf den Arm nehmen musste und küssen musste, sich dann gewundert hat, dass ich mich gesträubt hatte, dass ich Angst hatte. Pütz in der Klasse hat uns gewarnt, sollten uns nur nicht dazu hinreißen lassen, uns gegen das sechste Gebot zu vergehen, also keine Unkeuschheit treiben, nicht, ob alleine oder mit anderen, nicht. Tag für Tag ist uns das eingepaukt worden, nicht. Obwohl wir natürlich gerade in dem Alter waren, 12, 13 Jahre, wo man eben mal anfängt zu wichsen, nicht wahr? Die üblichen Sprüche nicht in dem Zusammenhang. Also wer feuchte Hände hat, ist homosexuell, also der macht Sauereien, ja. Und wer solche Sauereien macht, der ist schon mal per se ein Verbrecher. Ich habe das von anderen Kindern erfahren, dass da so eine Höhle ist und habe dann mich da richtig so verliebt in dieses Ding. War das so ein wenig so, wie soll ich sagen, ich habe das so ein wenig als mein Reich dann angesehen. Auf jeden Fall innerhalb von einem Jahr oder so habe ich zwei oder drei Jungs, glaube ich, oder innerhalb von anderthalb Jahren habe ich ein oder zwei Jungs wenigstens, vielleicht auch zwei oder drei, so reingelockt und habe sie ausgezogen mit Gewalt, ne. Und jetzt genau angeguckt, ne, und habe ein bisschen hin rumgespielt, ne, mehr nicht, ne. Ich war jede Woche an sich auf Tour. In Essen, in Felbert, in Nevis, Kassel-Brauxel, überall in Bochum, in der Gegend, überall rumgefahren. Also praktisch in dieser engeren Ruhrgebietsgegend und Bergisches Land, ne. Bin ich zu Kirmes gefahren nach Felbert. Ja, mit Autos runtergefahren und der Junge, der stand dann da. Gefragt, ob er mitfahren will. Ja, wollte mitfahren. Bestimmt eine Stunde sind wir bestimmt auf dem Kirmesplatz da rumgegangen. Sind überall gewesen, Geisterbahn. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitfahren wollte. Ich hätte noch irgendwo was abzugeben oder was, irgendwas habe ich ihm erzählt. Da könnte er Geld für kriegen. Der Junge war, an sich ein ganz besonders lieber und netter Junge. Weil er wollte gar kein Geld haben, ne? Sagte, nein, sie haben schon so viel für mich bezahlt, ich will kein Geld von ihnen haben. Ist aber trotzdem mitgefahren. Bin dann wieder mit ihm in Richtung Felber zurückgefahren, hab dann auf dem Feldweg irgendwo auch da auf dem Feldweg irgendwo angehalten. Also manchmal nicht, was diese Kinder für eigentlich von Umständen her für einen Scheiß Pech gehabt haben, das nicht zu fassen. Wenn die Tür vom Scheiß Volkswagen nicht falsch rum eingesetzt wird, der Schloss, wenn das nicht falsch rum eingesetzt gewesen wäre, er hätte die Tür, hätte den Griff nach oben drehen müssen, da konnte er nicht wissen. Nicht? Da war es natürlich aus, da hatte ich ihn gehabt. Der wusste genau, was ihm blühte. Dann habe ich ihn ausgezogen und gefesselt. Und ja. Dann habe ich einen Hammer genommen von hinten. So einen schweren Hammer und dann habe ich ihn dann Kopf geschlagen. Bin ich mit ihm nach Langenberg gefahren, vor die Höhle. Habe ich den Jungen da reingebracht. Ja, bin da reingebracht und ich war so fertig, ich war selber so fertig. Ich habe gar überhaupt nichts, jedenfalls nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte. Einfach da liegen lassen. Case closed.